1. Die Zalde Israeliten word so unermesslich wider sandem mir werden, und anstatt das man sie nicht mein Volk bezeichnet, werden sie kinder des lebendigen Gottes genannt werden. 2. Die Jude und Israeliten werden sich versammeln, ein gemeinsames Oberhaupt wählen und ausdem Land ziehen, denn der Tag von Jesreel word von großer Bedeutung sein. 3. Nennt your Bruder mein Volk und your Schwestern geliebt. 4. Klagt your Mutterin, klagt sien, denn sie ist nicht mein Frau, und ich bin nicht a Mann, sie soll die Zeichen ihrer untrue aus ihrem Gesichten die Zeichen ihres Ehebruchs zwischen ihren Brüsten entfernen. 5. Anden falls word ich sie nackt aussehen und sie so dastehen lassen, y sie tag ihrer Geburt war ich word sie zu einer Wüstmädchen, zu trockenem Land, und sie wird durst sterben lassen. 6. Ihren Kindern word ich jedoch kein erbarmen zeigen, denn sie sind kinde der untrue. 7. Dies liegt daran, dass ihr Mutter untrue war und sich der Schande hingegeben hat, denn sie sagt, ich will meinen Liebhaben folgen, die mir Brot und Wasser, Wool und Flax, Oland Getränk geben. 8. Die Schald word ich ihren Weg mit Dornen versperren und mit einer Mauer verriegeln, so dass sie ihr Fade nicht finden kann. 9. Wenn sie dann ihren Liebhaben nischelt, word sie nicht erreichen, und wenn sie nach ihnen sucht, word sie nicht finden, stattdessen word sie sich entschließen, ich will zu meinem früheren Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. 10. Sie erkennt jedoch nicht, dass ich es war, der Getreid, Wein und Olgabend der reichlich Silber und Gold schenkte, obwohl sie es verbolvenden. 11. Daher word ich mein Getreid zur Erntezeit und meinen Wein zur rechten Zeit zurücknehmen und mein Wool und meinen Flax entziehen, die ihr nach der bedecken sollten. 12. Zu dem word ich ihr Scham vor den Augen ihrer Liebhaber in Thullen, und niemand word sie aus meine Hand befreien können. 13. Ich word all ihrer Freude ein Ende bereiten, ihren Festen, Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen. 14. Ich word ihr Weinstock und Feigenbaum vernichten, von denen sie dacht, sie sein Geschenk ihrer Liebhaber, und ich word sie in ein Wildnis verwandeln, so dass Wildtier sich devonen aren. 15. Ich word sie für die Tage der Bail bestrafen, als sie ihnen abfert, sich mit Ringen und Schmuck schmuckt und ihren Liebhaber nachfolgt, warend sie mi virgus, sprick der Herr. 16. Die Schald word ich sie ubesugen, sie in die Wust führen und ertrosten zu sprechen. 17. Dort word ich ihr Weinberg zurückgeben und das Tal Eke zu einem Tor der Hoffnung machen, damit sie dort wieder gehorsam word, y in ihrer Jugendzeit und als sie aus Ägypten zog. 18. An jenem Tag, sprich der Herr, wirst du mich mein Mann nennen und nicht mehr mein Ball. 19. Dann word ich dein Namen der Baal aus ihrem Mund entfernen, so dass sie nicht mehr erwähnt werden. 20. An jenem Tag word ich einen Bund für sie schließen mit den wilden Tieren, den Vogeln des Himmels und den Kriechtüren der Oder, ich word Bogen, Schwert und Krieg ausdem Land entfernen und sie sich her wohnen lassen. 21. Ich word dich auf uig mit mir verloben, ich word dich durch gerechte Keet und recht, durch gut und lieb mit mir verloben. 22. Ich word dich in true mit mir verloben, damit du den Herrn erkennst. 23. Zu jener Zeit word ich erhoren, sprich der Herr, ich word den Himmel erhoren, und der Himmel word die Erde erhoren. 24. Und die Erde word das Getreid, den Wein und das Ol erhoren, und dies word den Jesreel erhoren. 25. Ich word es mir im Land sehen und der nicht geliebten Lieberweisen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und Diocese word rufen, mein Gott.